Bom dia, good morning, bonjour, ja. Buenos dias. See them? Guten Morgen, hallo. Got it all. Got it all. Seht ihr, er kann sie alle. Got it all. In a few languages, but only good morning. Aber nur guten Morgen. Yeah. That's good enough. Bom dia em várias línguas aqui hoje para vocês, gente. Hi guys, we'll be doing a live with Daniel. Wir machen ein Live mit Daniel. Thank you for your kind comments regarding the live. Danke für eure netten Kommentare wegen dem Live, das wir mit ihm am Montag gemacht haben. Isn't that strange? As soon as Daniel is back, when he wasn't here, you'll see what people really think about you. Ist das nicht seltsam? Sobald Daniel zurück ist, nachdem er nicht da war, siehst du, was die Leute wirklich über dich denken? What do they say in English? Was sagt man in Englisch? Absence makes the hearts grow fonder. Ein englisches Sprichwort, das sagt, Abwesenheit lässt die Zuneigung im Herzen wachsen. The way the hearts get more, I guess, like each other more. Wenn du weg bist, sind die Herzen mehr einander zugeneigt. Which is a terrible saying. Es ist ein schreckliches Sprichwort. You know, I mean, it's very common in English. Aber es ist sehr gängig auf Englisch. We're just gonna chit-chat a little bit to let people come in. Wir werden einfach ein bisschen plaudern, bis die Leute reinkommen. I had a friend. Many years ago. Ich hatte eine Freundin vor vielen Jahren. They were a couple of pastors. Sie waren ein Pastoren-Ehepaar. You know, and I traveled a lot at that time. Und ich reiste damals sehr viel. And Debbie couldn't come with me because our children and stuff. Und Debbie konnte nicht mitkommen wegen den Kindern und anderen Dingen. And she sent me a message. Und sie schickte mir eine Nachricht. She said, well, Reinhard, absence makes the heart grow fonder, so it's okay that you're away so much from Debbie. Sie sagte, na ja, Reinhard, Abwesenheit lässt die Zuneigung im Herzen wachsen, also ist es okay, dass du so oft weg bist von Debbie. And I thought about it. It's very common in America. Oh, wow. Yeah, it's very common. Das ist sehr gängig in Amerika. And I thought about that. Und ich dachte darüber nach. And I thought, we should not say things like this. Und ich dachte, wir sollten solche Dinge nicht sagen. It's a very wrong thing to say. Es ist sehr falsch. I told her. Ich sagte zu ihr. I said, I don't need anything to make my heart grow fonder to Debbie. My heart is very fond of her. Ich brauche nichts, um mehr Zuneigung in meinem Herz für Debbie zu bekommen. Mein Herz mag sie sehr. I said, marriage is supposed to be, we always supposed to have a fond heart of one another. Ich sagte, in einer Ehe sollte unser Herz immer begeistert vom anderen sein. And she didn't like that at all. Und ihr gefiel das ganz und gar nicht. I thought, something is wrong in their marriage. Ich dachte, etwas stimmt in ihrer Ehe nicht. You know, because our reaction always shows our own heart. Denn unsere Reaktion zeigt immer unser eigenes Herz. And sure enough, a few months later they were divorced. Und natürlich, ein paar Monate später waren sie geschieden. And made a big mess in the church and everywhere. Sie verursachten ein großes Chaos in der Gemeinde und überall. So, this morning, also, heute Morgen, I'm going to share something from John 11. Werde ich etwas aus Johannes 11 teilen. I had a dream last night. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. And it was a short dream, but it was very significant to me. Es war ein kurzer Traum, aber er war sehr bedeutend für mich. And I believe it was a prophetic dream. Und ich glaube, es war ein prophetischer Traum. Now, I'm going to share the dream with you. Ich werde euch den Traum erzählen. And I'm going to share it for two reasons. Und ich erzähle ihn aus zwei Gründen. Number one, so that those of you who also have prophetic dreams. Nummer eins, damit die von euch, die ebenfalls prophetische Träume haben, that you understand, dass ihr versteht, that in a prophetic dream many times God is not saying what it seems obvious that he's saying. Dass Gott in einem prophetischen Traum sehr oft nicht das sagt, was scheinbar offensichtlich ist. Not at all. Ganz und gar nicht. You have to really pursue. You have to show the desire and pursue the answer. Du musst die Sehnsucht zeigen und der Antwort wirklich nachgehen. I'm gonna make a little pause here. Ich mache hier eine kleine Pause. Yes, because I believe the Holy Spirit is showing me right now. Ja, ich glaube, der Heilige Geist zeigt mir gerade, that he is going to reactivate people in prophetic dreams. Dass er Menschen in prophetischen Träumen reaktivieren wird. There are people who are watching us right now. Und es sind Leute hier, die gerade zuschauen. You used to have frequent prophetic dreams. Und du hattest früher häufig prophetische Träume. And they've stopped. Und sie haben aufgehört. And they've stopped. Some of the people have stopped dreaming because of disappointment. Manche Personen haben aufgehört zu träumen wegen Enttäuschung. Some other people have stopped dreaming because of confusion. Andere Leute haben aufgehört zu träumen wegen Verwirrung. And some other people have stopped dreaming because they did not understand what was going on. Und wieder andere Personen haben aufgehört zu träumen, weil sie nicht verstanden, was passierte. So not consciously, but yet your heart made some decision. Nicht bewusst, aber dennoch hat dein Herz ein paar Entscheidungen getroffen. Your heart made the decision that, you know, I'm not going to dream anymore. Dein Herz hat die Entscheidung getroffen, ich werde nicht mehr träumen. But the Lord wants to reactivate these dreams in you. Aber der Herr will diese Träume in dir reaktivieren. So we're going to pray for that right now. Deshalb werden wir jetzt dafür beten. Now, here's what I would like you to do. Ich möchte, dass du Folgendes tust. And I don't need this for myself. I'm not that insecure. Und ich brauche das nicht für mich selbst. Ich bin nicht so unsicher. I was until 2001. Ich war es bis 2001. But today I'm not. Aber heute bin ich es nicht. I want you to do this to encourage other people. Aber ich möchte, dass du das tust, um andere Menschen zu ermutigen. Because, you know, I've learned that it is so important to encourage one another through testimony. Denn ich habe gelernt, dass es so wichtig ist, einander zu ermutigen durch Zeugnisse. So, if you are a person right now watching me on YouTube or here on Instagram. Wenn du mir also auf YouTube oder auf Instagram zuschaust. And if you are the person who actually used to dream. Und wenn du die Person bist, die früher tatsächlich geträumt hat. And it's stopped. Und es hat aufgehört. You've been disappointed, you've been confused. Du warst enttäuscht, du warst verwirrt. Some of you even have been offended because you've shared these dreams with others. Manche von euch waren sogar beleidigt, denn du hast diesen Traum mit anderen geteilt. And you've been told by others, some of them were Christian leaders. Und dir wurde von anderen gesagt, und einige davon waren christliche Leiter. Ah, this is just from your flesh. Ah, das ist nur aus deinem Fleisch. This is not God speaking. Das ist nicht Gott, der spricht. If you fit into this category, wenn du in diese Kategorie passt, get ready because God is going to reactivate prophetic dreams. Mach dich bereit, denn Gott wird prophetische Träume reaktivieren. It's a sign of simple faith that you are the one and you are ready to be reactivated. Als Zeichen des simplen Glaubens, dass du die Person bist und dass du bereit bist, reaktiviert zu werden. Only if what I've just now said fits you. Nur wenn das, was ich gerade sagte, du bist, I want you to just position yourself. Möchte ich, dass du dich selbst positionierst. And write in the comments, Sonja Ba, dreamed. Und in die Kommentare schreibst, ich träumte. Just that, dreamed. Nur ich träumte. In the past tense. In der Vergangenheitsform. We know that these are people here who actually used to dream prophetically. It was shut down and now it's reacting. So wissen wir, dass Menschen da sind, die früher prophetische Träume hatten. Es hat aufgehört und nun wird es reaktiviert. There you go. A whole bunch of people. Siehst du eine ganze Reihe Personen? 2, 3, 4, 5, 6. Der Heilige Geist tut wunderschöne Dinge hier an diesem Morgen. You are going, wow, I see so many people, I didn't expect that. Wow, so viele habe ich nicht erwartet. Ich bekomme fast eine Gänsehaut. Holy Spirit, I thank you so much. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr. Ich danke dir einfach, dass du so gut bist und der Teufel ist so schlecht. Wow, das müssen über 40, vielleicht 50 sein. There will be a reactivation of prophetic dreams. Es wird eine Reaktivierung von prophetischen Träumen geben. Father, you're so beautiful, you're so good. Vater, du bist so herrlich, du bist so gut. I thank you that even though the devil lies to us, ich danke dir, dass selbst wenn der Teufel uns anlügt, even though he is using other people to attack our hearts. Selbst wenn er andere Menschen gebraucht, um unsere Herzen anzugreifen. Even though he's causing confusion and misunderstanding. Selbst wenn er Verwirrung und Missverständnisse verursacht. You are so much greater. Bist du so viel größer. And with a simple word, you release your children from their prison. Und mit einem einfachen Wort setzt du deine Kinder von diesem Gefängnis frei. And I thank you so much, Jesus, that you yourself said. Und ich danke dir so sehr, Jesus, dass du selbst gesagt hast. The Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir. Preach the good news to the poor. Um den Armen gute Nachricht zu predigen. And to bring freedom to the prisoners. Und Freiheit zu den Gefangenen zu bringen. And I thank you that this morning is freedom for those who have been in prison. Und ich danke dir, dass es heute Morgen Freiheit für die gibt, die im Gefängnis waren. Imprisoned in disappointment. Im Gefängnis der Enttäuschung. Imprisoned in offense. Im Gefängnis des Angriffs. Imprisoned in confusion. Im Gefängnis der Verwirrung. This morning is the morning where the prison doors are going to be open. Heute Morgen ist der Morgen, an dem die Gefängnistore geöffnet werden. And I declare by the power of the Spirit of God. Und ich deklariere in der Kraft des Geistes Gottes. The authority of Jesus Christ. Und die Autorität von Jesus Christus. All of your lies have been exposed now. Dass all deine Lügen aufgedeckt sind, Teufel. And I speak to these hearts that have been so wounded and disappointed. Und ich spreche zu diesen Herzen, die so verwundet und enttäuscht wurden. Be free to dream again. Sei frei, wieder zu träumen. I command your hearts to be free to dream. Ich befehle euren Herzen, frei zu sein, um zu träumen. All over the world, people are going to watch this in the future. Ich spreche das über Menschen auf der ganzen Welt, die das in der Zukunft anschauen. I see an army of prophetic people rising up worldwide. Ich sehe eine Armee von prophetischen Menschen aufstehen, weltweit. As people in the future will watch this, they will be reactivated in prophetic dreams. Wenn Menschen das in Zukunft anschauen, werden sie reaktiviert in prophetischen Träumen. And the Lord is saying, many of you I will connect supernaturally. Und der Herr sagt, viele von euch werde ich übernatürlich verbinden. You will dream the same dreams without even knowing each other. Ihr werdet denselben Traum träumen, ohne dass ihr euch kennt. Watch what I, the Lord, is doing. Passt auf, was ich, der Herr, tue. I'm reconnecting my people who are dreaming. Ich verbinde meine Leute wieder, die träumen. And I'm raising up an army of dreamers. Und ich erwecke eine Armee von Träumern. An army who can hear heaven in the night while they are asleep. Eine Armee, die den Himmel hören kann in der Nacht, während sie schlafen. Father, I command the spiritual ears of the people to be open at night. Vater, ich befehle den geistlichen Ohren offen zu sein in der Nacht. I command the disappointment to go from their heart. Ich befehle, dass Enttäuschung aus ihren Herzen geht. I command the confusion to go from their heart. Ich befehle, der Verwirrung aus ihren Herzen zu gehen. May the Spirit of God wash over your offense. Möge der Geist Gottes alle Beleidigungen durchfluten. May you forgive freely. Mögest du frei vergeben können. Walk out of the prison that you've been in. Und aus dem Gefängnis heraustreten, in dem du warst. I command you to dream again. Ich befehle dir, wieder zu träumen. By the authority of Jesus, I release dreams from heaven all over the world. In der Autorität von Jesus setze ich Träume auf der ganzen Welt frei. To the prophetic army that God is raising up. Für die prophetische Armee, die Gott erweckt. An army of dreamers. Eine Armee von Träumern. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Thank you that your children will dream again. Wir danken dir, dass deine Kinder wieder träumen werden. Thank you. Danke. Wow, that was not expected. Wow, das war unerwartet. That's okay. Aber das ist okay. I started by telling you that I had a dream. Ich hatte angefangen, indem ich sagte, dass ich letzte Nacht einen Traum hatte. Now, the dream was short and simple. Der Traum war kurz und einfach. And I was dreaming that I was paying somebody who worked for me. Ich träumte, dass ich jemanden bezahlte, der für mich arbeitet. Somebody who worked for our ministry. Jemand, der für unseren Dienst arbeitet. And as I paid them, as I made the deposit from my bank account to their bank account. Und als ich sie bezahlte, als ich die Überweisung von meinem auf ihr Bankkonto machte, this person got upset. Wurde diese Person wütend. And this person got upset at me and expressed their upsetness in general to all the other people around them. Und diese Person wurde wütend auf mich und brachte ihren Ärger bei allen anderen Menschen um sie herum zum Ausdruck. And then as this person said, this is wrong. Und dann als diese Person sagte, das ist falsch. We are all serving the Lord together with Reinhard. Wir dienen dem Herrn alle gemeinsam mit Reinhard. It is wrong that Reinhard has to pay us from his own personal bank account. Es ist falsch, dass Reinhard uns aus seinem eigenen Bankkonto bezahlen muss. And this person got really frustrated about it. Und diese Person wurde wirklich frustriert darüber. This person tried to protect me and meant well for me. Die Person versuchte mich zu beschützen und meinte es gut mit mir. And then there were the other people around. Und dann waren die anderen Leute um sie herum, that agreed. Die zustimmten. This is wrong. Das ist falsch. We are serving Jesus together with Reinhard. Why should Reinhard personally have to pay us for this? Wir dienen Jesus gemeinsam mit Reinhard. Warum sollte uns Reinhard persönlich dafür bezahlen? And to me, the whole thing did not make sense. Und für mich machte das Ganze keinen Sinn. I looked this person in the eye. Also schaute ich dieser Person in die Augen. And I said to this person. Und ich sagte zu dieser Person. You need to calm yourself down. Du musst dich beruhigen. You don't understand how things work. Du verstehst nicht, wie die Dinge funktionieren. I'm not paying anything. Ich bezahle gar nichts. Because I have nothing. Denn ich habe nichts. All is his and therefore all is mine. It's all ours. Alles gehört ihm, deshalb gehört es mir. Es gehört uns allen. And then I woke up. Und dann wachte ich auf. When I woke up, I began, of course, to think about the dream. Als ich aufwachte, dachte ich natürlich über den Traum nach. And I realized it's not about one of my workers. That work of mine represented the children of God. Und ich erkannte, dass es nicht um einen meiner Mitarbeiter geht. Das Werk von mir repräsentierte die Kinder Gottes. And I realized it wasn't a message for me, because for me this has already been very clear. Und ich erkannte, es war keine Botschaft für mich, denn für mich ist das bereits sehr klar. You know, in the dream, but also in natural life, for me this is very clear. In dem Traum, aber auch im natürlichen Leben ist das ganz klar für mich. Daniel knows this. He knows me so well. Daniel weiß das, denn er kennt mich so gut. I don't consider anything mine, his. I need to ask the Lord. I don't think like that. Ich betrachte nichts als meins, seins. Ich muss den Herrn fragen. Ich denke so nicht. It's all his. Therefore, it's all mine. Therefore, it's all ours. Es gehört alles ihm. Deshalb gehört alles mir. Deshalb gehört alles uns. But I realized it's a message to the children of God. Doch ich erkannte, es ist eine Botschaft für die Kinder Gottes. The children of God do not experience the fullness of God. Die Kinder Gottes, die Fülle Gottes nicht erleben. Because they still have the mentality, it's mine and it's his. Weil sie immer noch diese Mentalität haben, es ist meins und es ist seins. They still have the mentality, God needs to provide for me. Sie haben immer noch die Mentalität, Gott muss für mich sorgen. They still have this heart belief. Sie haben immer noch diesen Herzensglauben. When I have a need, God needs to do something for me. Wenn ich eine Not habe, dann muss Gott etwas für mich tun. Instead of understanding, this is a completely wrong mentality. Anstatt zu verstehen, das ist eine vollkommen falsche Mentalität. And, you know, I believe in that dream, I actually represented the Lord. Und ich glaube, in dem Traum habe ich in Wirklichkeit den Herrn repräsentiert. And I represented the Lord and my worker represented the people of God. Ich repräsentierte den Herrn und mein Mitarbeiter repräsentierte die Kinder Gottes. So, from the Lord's perspective, it is completely wrong to think that this is Reinhard's. And this is God's and this is mine. Aus der Perspektive des Herrn ist es völlig falsch zu denken, das ist Reinhard und das ist Gottes und das ist meins. Paul told us. Paulus sagte uns. Everything is ours. Alles ist unser. We are the Lord's. Wir sind des Herrn. He is ours. Er ist unser. Everything is ours. Alles gehört uns. So, if you don't really learn to understand Jesus the way Jesus is and not the way you think he is, wenn du nicht wirklich lernst, Jesus zu verstehen, wie er ist und nicht wie du denkst, dass er ist, you can never experience the fullness of the life of Jesus. Kannst du niemals die Fülle des Lebens Jesu erleben? You know, we have people. It is urgent. Wir müssen, Leute, das ist dringend. Trust me, the times we are heading for, it's urgent to make the shift in our belief. Vertraut mir, in der Zeit, auf die wir zugehen, ist es dringend, diesen Wandel in unserem Glauben vorzunehmen. We cannot continue to think that some things are God's, some things are ours, and when we don't enough, God needs to do something. Wir dürfen nicht weiterdenken, dass manche Dinge Gott gehören und andere uns, und wenn wir nicht genug haben, muss Gott etwas tun. This has to change. Das muss sich ändern. Otherwise, you will not experience this. What already is yours. Sonst wirst du nicht erleben, was dir bereits gehört. Now, let me tell you something that I find almost humorous. Lass mich dir etwas sagen, das ich beinahe humorvoll finde. I talked to Debbie about this 2 weeks ago when we were at EPS. Ich habe mit Debbie darüber gesprochen, als wir vor 2 Wochen bei der EPS waren. I said to Debbie, the most confusing person that ever walked the earth was Jesus. Ich sagte zu Debbie, die verwirrendste Person, die je auf dieser Erde wandelte, war Jesus. You see, the Bible actually calls Jesus the rock of offense. Die Bibel nennt Jesus in Wirklichkeit den Stein des Anstoßes. I mean, think about this. The lovely, sweet Jesus is a guy who causes offense. Denk mal, der liebe, nette Jesus ist ein Kerl, der Anstoß verursacht. You know, I've understood a long time ago that we all have our own Jesus that we have created and that we like. Ich habe vor langer Zeit begriffen, wir alle haben unseren eigenen Jesus, den wir geschaffen haben und den wir mögen. But the truth is, if you study carefully, it's not the real Jesus. Aber die Wahrheit ist, wenn du sorgfältig studierst, ist das nicht der wahre Jesus. I've come to fall in love with Jesus so much. Ich habe mich in Jesus so sehr verliebt. And the more I understand how confusing he is, the more I like him. Und je mehr ich erkenne, wie verwirrend er ist, desto mehr mag ich ihn. It's a strange thought, isn't it? Das ist ein seltsamer Gedanke, nicht wahr? So I was talking to Debbie. I like to talk to Debbie about spiritual things. Ich habe also mit Debbie gesprochen. Ich spreche gern mit Debbie über geistliche Dinge. I just like to talk to Debbie. Ich spreche einfach gerne mit Debbie. But you know, I was talking. I said, sweetie, read the Gospels carefully. Ich habe gesagt, Liebling, lies die Evangelien sorgfältig. Not with the Christian glasses. Nicht mit der christlichen Brille. Just read it neutrally. Lies sie einfach neutral. You will find out that Jesus constantly contradicted himself. Du wirst herausfinden, dass Jesus sich ständig widersprochen hat. Constantly confused people. Er hat ständig Menschen verwirrt. He constantly did things that he was never supposed to do as a Jew walking in Israel. Er hat ständig Dinge getan, die er nie tun durfte als Jude, der in Israel lebte. He treated women the way it was really, really wrong in his culture. Er behandelte Frauen auf eine Weise, die wirklich, wirklich falsch war in seiner Kultur. He stole. Er stahl. That's what it looks like. So sieht es aus. He says to the disciples, go into the town, you will see a donkey tied up, just take it. Er sagte zu den Jüngern, geht in die Stadt, dort findet ihr einen Esel, nehmt ihn einfach mit. Ich meine, das ist stehlen. Und wenn jemand sagt, was tut ihr da, sagt einfach, der Meister braucht ihn. Kannst du dir vorstellen, dass du ins Haus von jemand gehst und etwas siehst, das dir gefällt und du nimmst es und wenn jemand es sieht und fragt, was tust du da, sagst du, oh, Reinhard braucht es. Jesus destroys the business of some people. Und dann zerstört Jesus das Geschäft von ein paar Menschen. I mean, he's putting demons into pigs that all commit suicide and destroys a guy's business. Er schickt Dämonen in Schweine, die alle Selbstmord begingen und zerstört dadurch das Geschäft eines Menschen. Have you ever really studied the Gospels carefully and saw what kind of a Jesus we're following? Hast du schon jemals wirklich das Evangelium sorgfältig studiert und gesehen, was für einem Jesus wir folgen? And then he just walks around crushing trees. Und dann geht er einfach herum und verflucht Bäume. I mean, you imagine if that is your tree. Stell dir vor, das ist dein Baum. What happened to my tree? Was ist mit meinem Baum passiert? Jesus just crushed it. Ach, Jesus hat ihn verflucht. I mean, are you sure you want that Jesus to come by your house? Bist du sicher, dass du möchtest, dass dieser Jesus in dein Haus kommt? You know, and then he walks into a house. Und dann geht er in ein Haus. And then they destroy the house because he's inside and there's no room to get in, so they just tear the roof apart. Und sie zerstören das Haus, weil er drinnen ist und es keinen Platz gibt, damit sie hinein können, also legen sie einfach das Dach frei. Are you really reading the Gospels carefully? Liest du wirklich die Evangelien sorgfältig? Look. Schau. You have to stop recognizing Jesus according to the flesh. Du musst aufhören, Jesus im Fleisch zu erkennen. 2 Corinthians 5:16 tells us. 2. Korinther 5:16 sagt uns. We reckon nobody according to the flesh. Wir erkennen niemanden nach dem Fleisch. But look what he says. Aber schau, was er sagt. Even though we knew Jesus according to the flesh, no more. Auch wenn wir Jesus nach dem Fleisch kannten, tun wir das nicht mehr. Do you know? I'm going to say this carefully, but I will say. Weißt du, ich sage das vorsichtig, aber ich werde es sagen. I believe the majority of Christians all over the world have such a struggle in their Christian life. Ich glaube, die Mehrheit der Christen auf der ganzen Welt haben so einen Kampf in ihrem christlichen Leben. Because they recognize Jesus according to the flesh every day. Weil sie Jesus jeden Tag nach dem Fleisch erkennen. Jesus. Ask, seek, and knock. I've been doing this for 3 months. When will you finally open the door? Bitten, suchen, anklopfen. Ich tue das seit 3 Monaten. Wann wirst du endlich die Tür öffnen? See, you cannot figure out Jesus. Du kannst aus Jesus nicht schlau werden. Unless you do one of the most important things that Jesus told us to do. Wenn du nicht eines der wichtigsten Dinge tust, die Jesus uns gesagt hat. Have ears to hear. Ohren zu haben, um zu hören. In Mark chapter 8, Jesus said, he who has ears, let him hear. In Markus 8 steht, wer Ohren hat zu hören, der höre. Now, if you have ears, of course you can hear. Wenn du Ohren hast, kannst du logischerweise hören. If you look carefully in the original Greek. Aber wenn du im griechischen Urtext genau nachschaust. Today, I think it's the best way we could translate it so everybody can understand. Könnte man es am besten so übersetzen, damit jeder es verstehen kann? If you have natural ears, wenn du natürliche Ohren hast, don't listen with your natural ears. Dann höre nicht mit deinen natürlichen Ohren. Pay very close attention and listen with your heart. Sei sehr aufmerksam und höre mit deinem Herzen. And make sure you remove the filter from your heart. Und achte darauf, dass du den Filter von deinem Herzen entfernst. So that you can really hear what I'm actually trying to communicate, but and not only the words that come out of my mouth. Damit du wirklich hören kannst, was ich versuche zu kommunizieren und nicht auf die Worte achtest, die aus meinem Mund kommen. That's the best way that I would translate it from the Greek. Das ist die beste Art, wie ich es aus dem Griechischen übersetzen würde. You know, and Jesus said to the disciples, he who has ears, be careful. Hear, listen carefully. Und Jesus sagte zu den Jüngern, wer Ohren hat, sei aufmerksam. Höre aufmerksam hin. I said Mark 8, didn't I? It's Luke 8. Ich sagte Markus, Entschuldigung, das steht in Lukas 8. And if you read the story, the disciples ignored it. Und wenn du die Geschichte liest, dann siehst du, die Jünger haben es ignoriert. You know, he told them, let's go to the other side. Jesus sagte zu ihnen, gehen wir auf die andere Seite. They got on the boat. Sie stiegen ins Boot. And Jesus fell asleep. Und Jesus schlief ein. And a storm comes. Und ein Sturm kam. They wake him up in panic. Sie weckten ihn in Panik auf. Master, Master, Master, don't even care, we're dying. Meister, Meister, interessiert es dich nicht, dass wir sterben? So while they were frustrated with Jesus, in reality Jesus was frustrated with them. Als sie frustriert waren mit Jesus, war Jesus in Wirklichkeit frustriert über sie. And Jesus had a reason to be frustrated, they did not. Und Jesus hatte einen Grund, frustriert zu sein, sie nicht. Because Jesus said, if you have ears, you better listen carefully with your heart and get rid of your filter. Denn Jesus sagte, wenn du Ohren hast, dann hörst du besser gut zu mit deinem Herzen und wirst deinen Filter los. So what did he tell them? Was hatte er ihnen gesagt? Guys, we're going over to that side. Wir gehen hinüber zu der anderen Seite. But the moment a little crisis came, they had not even heard what he said. Doch in dem Moment, in dem eine kleine Krise kam, hatten sie nicht einmal gehört, was er sagte. So, this is so exciting, this confusing Jesus. He's just ripped me in a new way. Dieser verwirrende Jesus ist so begeisternd, das hat mich auf eine neue Weise ergriffen. You know, every single day I carefully read a part of the Gospels. Every day. Jeden Tag lese ich sorgfältig einen Teil der Evangelien. Jeden Tag. I've done this for a long time. Ich habe das schon lange Zeit getan. Can you imagine that I would do this the rest of my life? Und ich kann mir vorstellen, dass ich dies für den Rest meines Lebens tun werde. Because I keep discovering more about this beautiful Jesus. Denn ich habe immer mehr über diesen herrlichen Jesus entdeckt. Look at John chapter 11. There he goes again. Also schau dir Johannes 11 an. Hier geht es schon wieder los. And I'm going to use the Passion today. Und ich verwende die Passion heute. Because I've just started to really like that. Denn ich habe begonnen, sie wirklich zu mögen. So here is the story. There were three people. Hier ist die Geschichte. Das sind drei Personen. Mary, Martha and Lazarus. Maria, Martha und Lazarus. Now Mary was that Mary because there were several Marys mentioned in the Bible. Es gibt mehrere Marias in der Bibel, aber diese Maria war diejenige. This Mary was the one who spent an annual salary to pour an ointment over the feet of Jesus. Es war die Maria, die ein Jahresgehalt aufwandte, um ein Salböl über die Füße von Jesus zu gießen. So, that's a lot of money. Das ist viel Geld. You just pour it on Jesus. Um es über Jesus auszuschütten. So obviously she really was quite passionate about that guy. Sie war offensichtlich ziemlich leidenschaftlich für den Mann. Now it seemed that she was single. Es scheint, dass sie Single war. We don't know. Wir wissen es nicht. It seemed that Martha, Mary and Lazarus were three siblings living together. Aber es scheint, dass Martha, Maria und Lazarus drei Geschwister waren, die zusammen lebten. And Jesus not only loved them because he loved everybody. Und Jesus liebte sie nicht nur, denn er liebte jeden. But he really liked them. Sondern er mochte sie wirklich. Now his buddy, his friend that he really liked. Nun wird sein Kumpel, sein Freund, den er wirklich mag, he gets so sick that he's about to die. So krank, dass er kurz davor steht zu sterben. So what's the natural thing to do? Was ist die natürliche Reaktion darauf? The two girls, Martha and Mary, send a message to Jesus, and that's in verse 3. Die beiden Frauen, Martha und Maria, schickten eine Nachricht an Jesus, das steht in Vers 3. Please come. Bitte komm. The moment Jesus heard this. In dem Moment, in dem Jesus das hörte. Look at verse 4. John 11, verse 4. Schau in Vers 4, Johannes 11, Vers 4. When he heard this, he said, this sickness will not end in death for Lazarus, but will bring glory and praise to God. This will reveal the greatness of the Son of God by what takes place. Als er das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht im Tod von Lazarus enden, sondern wird Gott Herrlichkeit und Ehre einbringen. Dies wird die Größe des Sohnes Gottes offenbaren durch das, was stattfindet. Denk mal. Lazarus is dying. That's why the desperate girl sent for Jesus. Lazarus liegt im Sterben, deshalb lassen die verzweifelten Frauen Jesus holen. They obviously told him, because otherwise, how would Luke know to write it down here? Sie haben es ihm offensichtlich gesagt, denn sonst, wie hätte Johannes es hier aufschreiben können? Jesus! Martha and Mary has sent us. Martha und Maria haben uns geschickt. Come, Lazarus is almost dead. Komm, Lazarus ist fast tot. So Jesus hears. Jesus hört das und sagt nicht, los, gehen wir, meine Freunde. Er sagte, no, he's not gonna die. Er wird nicht sterben. It's not gonna end in death. Es wird nicht im Tod enden. But Lazarus did die. Aber Lazarus ist gestorben. So, Jesus, are you lying? Jesus, lügst du? Are you making this up? Denkst du dir das aus? Are you out of touch with your father? Bist du nicht mehr in Kontakt mit deinem Vater? Bist du heute spät aufgewacht und hattest nicht deine Gebetszeit? Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? He said that, so what must have happened? Er sagte das, was muss also passiert sein? The messengers must have gone back to Mary and Martha and said, Jesus said, he's not gonna die, everything is gonna be fine. Die Boten müssen zurück zu Maria und Martha gegangen sein, um ihnen zu sagen, Jesus sagte, er wird nicht sterben, alles wird gut werden. So, if you are Martha and Mary, the messengers come back and then Lazarus died, what do you think about Jesus? Wenn du Maria oder Martha wärst, die Boten zurückkommen und Lazarus dann stirbt, was würdest du über Jesus denken? So I walk in the gift of miracles. Ich wandle in der Gabe der Wundertaten. 2 days trip away from Sao Paulo. Und ich bin eine zweitägige Reise entfernt von Sao Paulo. I'm now in Europe. Ich lebe jetzt in Europa. And suddenly Annalisa sends a message. Und plötzlich schickt Annalisa eine Nachricht. Daniel is dying. Come and pray for him. Daniel stirbt. Komm und bete für ihn. Und ich schicke eine Nachricht zurück. Nein, keine Sorge. Es wird alles gut werden. Er wird nicht sterben. And then 3 days later he's dead. Und 3 Tage später ist er tot. What do you think how Annalisa will feel? Was denkst du, wie wird sich Annalisa fühlen? I thought I could trust you. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. You always said you love Daniel. Du hast immer gesagt, du liebst Daniel. You said in front of everybody how much you like him. Du hast vor allen gesagt, wie sehr du ihn magst. Where have you been when I needed you? Wo warst du, als ich dich brauchte? When Jesus finally came, these are the things that Martha said to him. It's totally understandable. Als Jesus schließlich kam, waren dies die Dinge, die Martha zu ihm sagte, und das ist völlig verständlich. Listen to me. Hör mir zu. If you do not stop recognizing Jesus according to the flesh, you will not have the fullness of the life of Jesus. Wenn du nicht aufhörst, Jesus nach dem Fleisch zu erkennen, wirst du nicht die Fülle des Lebens von Jesus haben. You will not have exactly what happened in my dream. Du wirst genau das haben, was in meinem Traum passiert ist. It's not fair. Das ist nicht fair. Why does he have to pay this? Warum muss er das zahlen? Warum? You will not experience everything that God has for you. Und du wirst nicht das erleben, was Gott für dich hat. So you have to come to the place where you have to say. Deshalb musst du an den Punkt kommen, an dem du sagen musst. I need eyes to see the real Jesus and I need ears to understand the real Jesus. Ich brauche Augen, um den wahren Jesus zu sehen und Ohren, um den wahren Jesus zu verstehen. If every Christian would stop asking God for so many things. Wenn jeder Christ aufhören würde, Gott um so viele Dinge zu bitten und dieselbe Intensität und Sehnsucht ausdrücken würde, die sie benutzt haben, um Dinge von Gott zu bekommen, um sich wirklich danach zu sehnen, offene Augen und offene Ohren zu bekommen, um Jesus wirklich zu sehen und zu hören, confused, you would walk through life excited. Dann würdest du nicht verwirrt durchs Leben gehen. Du würdest begeistert durchs Leben gehen. In the middle of the crisis, in the middle when you think things are unjust and wrong. Inmitten der Krise, inmitten von Situationen, die ungerecht und falsch sind. You would walk through life excited. Würdest du begeistert durchs Leben gehen? So, if you look at the story, I mean, Jesus tells him something that is obviously not even true. Wenn du die Geschichte anschaust, dann siehst du, dass Jesus ihnen offensichtlich etwas sagt, das gar nicht stimmte. Because the sickness did end in death. Denn die Krankheit endete im Tod. After the death came the resurrection. Nach dem Tod kam die Auferstehung. But there would have been no resurrection if the first would have not been dead. Aber es hätte keine Auferstehung gegeben, wenn es zuvor keinen Tod gegeben hätte. So look, then, as Jesus told him very clearly, also schau, dann, wie Jesus ihnen sehr klar sagte, look at verse 5. Schau in Vers 5. Now even though Jesus loved Mary, Martha and Lazarus, he remained where he was for two more days. Doch auch wenn Jesus Maria und Martha und Lazarus liebte, blieb er zwei weitere Tage dort, wo er war. Even though. Doch auch wenn. I really love you, but I'm not going to come to help you. Ich liebe euch wirklich, aber ich werde nicht kommen, um euch zu helfen. Hang on. Halt mal. Even though. Doch auch wenn. I mean, Jesus, hang on. So, you love Martha, you love Mary, you love Lazarus. Jesus, halt mal. Du liebst Maria, du liebst Martha, du liebst Lazarus. They've just expressed to you, it's a crisis. Sie haben dir gerade gesagt, es ist eine Krise. If you love them, you have to come. You can't say, even though I love you, I'm not going to fix your problem. Wenn du sie liebst, dann musst du kommen. Du kannst nicht sagen, doch auch wenn ich euch liebe, werde ich euer Problem nicht lösen. I mean, that's a contradiction. Das ist doch ein Widerspruch. Wenn du mich liebst, dann komm. Wenn du nicht kommst, dann sag nicht, dass du mich liebst. Even though he loved them, I'm not going. Doch auch wenn er sie liebte, kam er nicht. Listen to the, to me, my friend. Hör mir zu, mein Freund. So many of us think that Jesus needs to love us the way we think our love language. So viele von uns denken, dass Jesus uns so lieben muss, wie wir denken, dass unsere Liebessprache ist. Do you know the book, the five love languages? Kennst du das Buch, die fünf Sprachen der Liebe? I forbid that book in my bookstore in Goiânia. Ich habe dieses Buch in meinem Buchladen in Goiânia verboten. I lost money because we bought this book to sell when I found out. I said, sorry. Ich habe Geld verloren, denn wir haben das Buch gekauft, um es zu verkaufen. Doch als ich herausfand, was es war, sagte ich, nein, sorry. Sure, there are people watching me and they love this book. Keep loving it. Ich bin sicher, dass Leute mir zuschauen, die dieses Buch lieben. Lieb es weiter. If you want. Wenn du möchtest. If Daniel's support, he hates the book too. Ich habe Daniels Unterstützung, er hasst das Buch auch. Und selbst wenn ich nicht seine Unterstützung hätte, ich kann entscheiden, welches Buch ich in meinem Laden verkaufe. This is why I cannot even stand that book. Und ich habe meine Gründe, warum ich dieses Buch nicht ausstehen kann. But look, aber schau. It looks like Jesus was very disrespectful and did not honor their love language. Es sieht so aus, als ob Jesus sehr respektlos war und ihre Liebessprache nicht ehrte. Und das ist eines der riesigen Probleme. Wir denken, dass Jesus mich so lieben muss, wie Liebe meiner Meinung nach ausgedrückt werden muss. Jesus, where were you? Jesus, wo warst du? Jesus, don't say you love me, but then you don't do what I interpret as being love. Jesus, sag nicht, du liebst mich und tust dann nicht das, was meiner Meinung nach Liebe ist. Die Leute fragen, welches Buch? The book, the five love languages. Das Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Wenn es dir gefällt, kannst du es weiter mögen oder überdenke, was du magst. Look, I think there is such a huge danger. Aber schau, ich denke, es liegt so eine große Gefahr darin, that we insist that Jesus has to love me the way I understand love. Dass wir darauf bestehen, dass Jesus mich so liebt, wie ich Liebe verstehe. The moment we do this, we once again put our Jesus into a box that he will not be put in. In dem Moment, in dem wir das tun, stecken wir unseren Jesus mal wieder in eine Box, in die er sich nicht stecken lässt. The moment we do this, we once again recognize Jesus according to the flesh. In dem Moment, in dem wir das tun, erkennen wir Jesus erneut nach dem Fleisch. Jesus loved them and yet he refused to go there and heal Lazarus. Jesus liebte sie, aber dennoch weigerte er sich, dorthin zu gehen und ihn zu heilen. Now, you know the end of the story because it's written here, but neither Martha, nor Mary, nor Lazarus, nor the messengers, nor the disciples knew. Du kennst das Ende der Geschichte, weil es hier aufgeschrieben ist, aber weder Martha, noch Maria, noch Lazarus, noch die Boten, noch die Jünger kannten es. Think. Überleg mal. People involved had no idea that in the end there would be a miracle. They had no idea. Die involvierten Menschen hatten keine Ahnung, dass es am Ende ein Wunder geben würde. Sie wussten es nicht. Put yourself into that situation. Versetz dich in diese Situation. You say you love me and then you're going to let the crisis destroy me. Du sagst, dass du mich liebst und dann lässt du zu, dass mich die Krise zerstört. Because if what I believe is actually the truth. Denn wenn das, was ich glaube, tatsächlich die Wahrheit ist, that Martha and Mary were living together with their brother Lazarus, dass Martha und Maria zusammen mit ihrem Bruder Lazarus lebten, then in their culture, Lazarus was the one who sustained them. Dann war Lazarus in deren Kultur derjenige, der sie versorgte. So now it's not only my beloved brother dying, now my income is going too. Und damit stirbt nicht nur mein geliebter Bruder, nun verschwindet auch mein Einkommen. We'll be homeless and beggars on the street. Nun werden wir obdachlos, Bettler auf der Straße. They had no idea how the story would end. Sie hatten keine Ahnung, wie die Geschichte enden würde. And if you will continue to insist, und wenn du weiterhin darauf bestehst, recognize Jesus according to the flesh, dass du Jesus nach dem Fleisch erkennst, you will misinterpret his action over and over and over again. Wirst du seine Taten immer und immer und immer wieder missinterpretieren. You will get offended at Jesus because you think he didn't love you because he didn't speak your love language. Du wirst sauer auf Jesus, weil du denkst, dass er dich nicht liebt, weil er deine Liebessprache nicht spricht. But Jesus loves every one of us truthfully. Not the way we think he should love. Aber Jesus liebt jeden von uns wahrhaftig, nicht auf die Weise, wie wir denken, dass er uns lieben sollte. You know, I personally am so convinced. Weißt du, ich persönlich bin so überzeugt, that so many of us never experienced the depth of the love of Jesus. Dass so viele von uns nie die Tiefe der Liebe Jesu erleben. Because we look at our circumstances, weil wir auf unsere Umstände schauen, figure out how they must be fixed, und überlegen, wie sie gelöst werden sollen. We insist that that's the only way that Jesus can do it. Wir bestehen, dass dies der einzige Weg ist, wie Jesus das tun kann. He doesn't do what we've already insisted is love. Dann tut er es nicht auf die Weise, auf die wir bestehen, dass es Liebe ist. And then we're disappointed. Und dann sind wir enttäuscht. You know, Jesus will never do anything else but love you perfectly. Jesus wird nie irgendetwas anderes tun, als dich perfekt zu lieben. It might not look like love to you. Aber es sieht vielleicht nicht wie Liebe für dich aus. Because Jesus is not really too much concerned about your love language. Denn Jesus macht sich nicht allzu viele Gedanken über deine Liebessprache. He's concerned about glorifying the name of his Father. Er macht sich Gedanken darüber, den Namen des Vaters zu verherrlichen. Showing his extreme and beautiful power in your life. Und will seine extreme und herrliche Kraft in deinem Leben demonstrieren. Jesus truly loved them, it's already said. Jesus liebte sie also wirklich, das ist bereits gesagt. And even though he did love them, he didn't come and fix the problem. Aber selbst wenn er sie liebte, kam er nicht, um das Problem zu lösen. I'm going to say something and only those who really have ears can understand it. Ich werde etwas sagen und nur diejenigen, die wirklich Ohren haben, können das verstehen. Many times by Jesus not coming and fixing your crisis the way you insisted he needs to fix it. Sehr oft, wenn Jesus nicht kommt und deine Krise auf die Weise löst, auf die du bestehst. He did that to show you the depth of his love. Hat er das getan, um dir die Tiefe seiner Liebe zu zeigen? But because you didn't see how Jesus really is. Aber weil du nicht siehst, wie Jesus wirklich ist. You've allowed your heart to get offended. Hast du deinem Herz erlaubt, gekränkt zu sein? In reality, Jesus was preparing everything for the greatest of miracles, not just a little healing miracle. In Wirklichkeit bereitete Jesus alles vor, um das größte aller Wunder zu tun, nicht nur ein kleines Heilungswunder. We always insist on our instant fix of the problem. Wir bestehen immer auf unsere sofortige Lösung des Problems. And when Jesus doesn't instantly fix our problems, we get in a crisis. Und wenn Jesus nicht sofort unsere Probleme löst, bekommen wir eine Krise. Remember, he always sees the big picture. Erinnere dich, er sieht immer das große Bild. His desire to build something in us is so much greater than his desire to build something for us. Seine Sehnsucht, etwas in uns zu bauen, ist so viel größer als seine Sehnsucht, etwas für uns zu bauen. So Jesus just he didn't respond to the need. Jesus reagierte also nicht auf ihre Not. You know, yesterday I made a spontaneous belly decision. Gestern habe ich eine spontane Bauchentscheidung getroffen. I was sitting right here. Ich saß genau hier. I was recording for a mentoring program. Ich habe für unser Mentoring aufgenommen. And I had this strange gut feeling. Und ich hatte dieses seltsame Empfinden, to do something really, really big. Dass ich etwas wirklich Großes tun soll. So I quickly did it. Also tat ich es. And it was really crazy. Und es war wirklich verrückt. But then, you know, I shared it with Debbie. Aber dann teilte ich es mit Debbie. She said, wow. Und Debbie sagte, wow. I didn't know that this person had such a huge need. Ich wusste nicht, dass diese Person so eine große Not hat. Because I gave away a very large amount of money. Denn ich gab einen sehr großen Geldbetrag weg. And I said to Debbie, und ich sagte zu Debbie, sweetheart, haven't you learned yet? Liebling, hast du das noch nicht gelernt? I never respond to need. Ich reagiere nicht auf eine Not. I respond to the leading of Jesus. Ich reagiere auf die Leitung von Jesus. That person could have been a millionaire. I don't care. Diese Person hätte Millionär sein können. Es wäre mir egal. Jesus is not a guy who responds to need. Jesus ist kein Mensch, der auf Not reagiert. If Jesus would have been a guy that is moved by need, responds to need. Wenn Jesus ein Mensch wäre, der von Not bewegt würde und darauf reagierte, he would have immediately gone with the messengers and healed his friend Lazarus. Wäre er sofort gegangen, als die Boten ihm von Lazarus erzählten. Jesus doesn't do that. Jesus tat das nicht. Jesus is always responding to the heart of the Father. Jesus reagiert immer auf das Herz des Vaters. We Christians always need to respond to the impulses of Jesus. Don't be moved by me. Wir Christen müssen immer auf die Impulse von Jesus reagieren und dürfen nicht von Not bewegt werden. We miss so many big miracles because we are always responding to need. Wir verpassen so viele große Wunder, weil wir immer auf Not reagieren. We would only stop being moved and pushed around and thrown around by needs. Wenn wir nur aufhören würden, bewegt zu werden und hin und her geworfen zu werden von Not. And in the middle of the crisis have calm hearts connected to Jesus. Und inmitten der Krise ruhige Herzen hätten, die mit Jesus verbunden sind. We could see the bigger miracle, which was the resurrection, and not the smaller miracle, which would have been the healing. Würden wir das größere Wunder sehen, was die Auferstehung war, und nicht das kleinere Wunder, die die Heilung gewesen wäre. So I have learned. Ich habe es gelernt. God is not moved by my need. Gott ist nicht bewegt durch meine Not. And I'm not going to be moved by anybody's need. Und ich werde auch nicht durch die Not von irgendjemand bewegt. You know, when I first started to do things for the children, I was moved by their need. Als ich anfing, mich um die Kinder zu kümmern, war ich von ihrer Not bewegt. But it did not take long that the Lord showed me, do not do anything because you're motivated by me. Aber es dauerte nicht lange, bis der Herr mir zeigte, tu nichts, wenn du nicht von mir motiviert wirst. You have to be moved by my heart of love and compassion, not by the need of those kids. Du musst von meinem Herz, meiner Liebe und Barmherzigkeit bewegt werden, nicht von der Not dieser Kinder. You know, Brazilian Kids Care is growing, growing, growing, growing. Brazilian Kids Care wächst und wächst und wächst. And it just surprises me. Und es überrascht mich einfach. Like, you know, every time we have a meeting, you think, oh my goodness, it's getting bigger, bigger, bigger. Jedes Mal, wenn wir ein Treffen haben, denke ich, du meine Güte, es wird immer größer. I told our leadership team of Brazilian Kids Care. Ich habe unserem Leiterteam von Brazilian Kids Care gesagt. I said, one time the Lord said to me, Reinhard, what do you want for Brazilian Kids Care? Einmal hat der Herr zu mir gesagt, was möchtest du für Brazilian Kids Care? You know, I love so much when he starts the conversation and not I. Ich liebe es so sehr, wenn er das Gespräch beginnt und nicht ich. I have learned that the conversations that I start with him, they usually don't end too good. Ich habe gelernt, dass die Gespräche, die ich mit ihm anfange, normalerweise nicht so gut enden. You know, I've got to keep pushing the conversation. Ich schiebe das Gespräch dann immer. My time with Jesus has become a time of mainly quietness, listening and then to respond. Meine Zeit mit Jesus ist vor allem eine Zeit der Stille, des Hörens und des anschließenden Reagierens geworden. Endlose Stunden, in denen ich einfach sitze und herausfinden will, was sein Herz sagt. He said, Reinhard, what would you like for Brazilian Kids Care? Als er sagte, Reinhard, was möchtest du für Brazilian Kids Care? I was kind of overwhelmed. I said, Lord, you asking me what I want? War ich ein bisschen überwältigt und sagte, Herr, du fragst mich, was ich will? So I told him. Also habe ich es ihm gesagt. I said, I want Brazilian Kids Care to be the largest social organization in the country of Brazil. Ich sagte, ich möchte, dass Brazilian Kids Care die größte soziale Organisation in ganz Brasilien wird. So I told my team. Also habe ich das meinem Team gesagt. I said, the largest social association in Brazil is going to be Brazilian Kids Care. Ich sagte, die größte soziale Vereinigung in Brasilien wird Brazilian Kids Care. You know why? Weißt du warum? Because God's heart is for the bigger miracle, for the resurrection, not just for the healing. Weil Gottes Herz für das größere Wunder schlägt, für die Auferstehung, nicht nur für die Heilung. So if you only want God to fix the need, you will always live a very limited life. Wenn du also nur willst, dass Gott deine Not löst, wirst du immer ein sehr beschränktes Leben führen. But if you learn to really connect with the heart of God, aber wenn du lernst, dich wirklich mit dem Herz Gottes zu verbinden, not be confused when he's not coming quickly when you want him to come, und nicht verwirrt bist, wenn er nicht schnell kommt, wenn du möchtest, dass er kommt, trusting him that he will love you even though he's not coming when you want him and how you want him. Ihm vertraust, dass er dich liebt, selbst wenn er nicht kommt, wann du es willst und wie du es willst. But just trusting him. Du vertraust ihm einfach. You're going to prepare yourself for the bigger miracle, not for the smaller miracle. Du bereitest dich auf das größere Wunder vor, nicht auf das kleinere Wunder. So stop letting Jesus confuse you. Also hör auf, dich von Jesus verwirren zu lassen. Stop recognizing him in the flesh. Hör auf, ihn im Fleisch zu erkennen. Jesus in the flesh is very confusing. Denn Jesus im Fleisch ist sehr verwirrend. He's confronting, he's confusing. Er ist konfrontierend, er ist verwirrend. Don't make sense. Er macht keinen Sinn. He sets businesses. Er bringt Geschäfte durcheinander. He talks to people he shouldn't talk to. Er spricht mit Leuten, mit denen er nicht reden sollte. And to the ones he should talk to, he doesn't talk to. Und mit jenen, mit denen er reden sollte, spricht er nicht. Don't see him in the flesh. Sehe ihn nicht im Fleisch. Jesus, our hearts long to see the real Jesus. Jesus, unsere Herzen sehnen sich danach, den wahren Jesus zu sehen. Let us all walk through life with open eyes and open ears. Lass uns alle ein Leben führen mit offenen Augen und offenen Ohren. To see the beauty of your nature and your character. Damit wir die Schönheit deines Wesens und deines Charakters sehen. See, even when it looks from our point of view that you are not speaking and fixing our problem. Dass wir sehen, selbst wenn es aus unserer Perspektive so aussieht, als ob du nicht sprichst und unsere Probleme nicht löst. You are in truth already setting us up for the greater miracle. In Wirklichkeit bereitest du uns auf das größere Wunder vor. You are already preparing things for better and greater things. Du bereitest die Dinge bereits für größere und bessere Ergebnisse vor. Jesus, I pray that you will give all of your children the grace. Jesus, ich bete, dass du all deinen Kindern die Gnade gibst, see the real Jesus. Den wahren Jesus zu sehen. So that we will fall in love with you like we've never fallen in love with you before. Damit wir uns in dich verlieben, wie wir uns noch nie in dich verliebt haben. Trust you even though you're not coming seemingly in our time. Dass wir dir vertrauen, selbst wenn du scheinbar nicht in unserer Zeit kommst. But we always connect with you in the quiet of our heart. Dass wir uns immer mit dir verbinden in der Stille unseres Herzens. Not in the turbulence of our soul. Und nicht in den Turbulenzen unserer Umstände. Teach us, Holy Spirit. Lehre uns, Heiliger Geist. Connect with Jesus in the quiet of our heart and not in the turbulence of our soul. Uns mit Jesus in der Stille unseres Herzens zu verbinden und nicht in den Turbulenzen unserer Umstände. Raise up a generation of people who represent the real Jesus. Really well. Erwecke eine Generation von Menschen, die den wahren Jesus wirklich gut repräsentieren. How then can we not love you passionately? Wie könnten wir dich dann nicht leidenschaftlich lieben? Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Danke, danke, danke, danke, Jesus. Guys, I'm going to go. Leute, ich werde gehen. I've got work to do. Ich habe Arbeit, die ich tun muss. Him too. Er auch. Videomaker too. Die Videoproduzentin auch. A whole day here in the studio. Ein ganzer Tag hier im Studio. It's been great sharing my heart with you. Es war großartig, mein Herz mit euch zu teilen. Thank you for all the people being connected with us. Danke an all die Leute, die mit uns verbunden sind. See you guys. Wir sehen uns, Leute. Tomorrow no live. Morgen ist kein Live. We'll be back on Monday. Wir sind am Montag zurück. Thank you. Danke.